Eile mit Weile. Langsame Verwaltungsverfahren bremsen Windkraft aus. Trotz des großen Nutzens der Windkraft lässt sich ein wichtiger Faktor nicht wegdiskutieren. Windkraftanlagen sind gewöhnungsbedürftig. Auch darum wecken sie Widerstand. Sie sind weithin sichtbar und im Umkreis von ein paar hundert Metern kann das Rauschen der Rotorblätter deutlich zu hören sein, besonders bei ungünstigem Wind. Nach unserem Besuch im Windpark Rugendorf sind wir über die verschneiten Felder gestapft, um herauszufinden, wie weit der Schall trägt. Auch in einem Abstand von ein paar hundert Metern und bei günstigem Wind ist noch ein leises Murmeln wahrzunehmen. Erst nach ungefähr 650 Metern wird das Pfeifen der Rotoren allmählich zu einem Hintergrundgeräusch, das man nur noch hört, wenn man es hören will, vergleichbar mit einem Düsenflugzeug, das irgendwo hinten am Himmel vorbeizieht. Wie sehr einen das pfeifende Rauschen stört, hängt natürlich auch von der eigenen Einstellung zur Windkraft ab. Aber letztlich kann es nie um himmlische Ruhe gehen, denn der Wind bläst auch dort durchaus geräuschvoll, wo es keine Windkraftanlagen gibt. Wenn eine Windkraftanlage in Deutschland genehmigt werden soll, ist, wie erwähnt, die Emissionsschutzbehörde das Nadelöhr. Ihr muss der Antrag mit sämtlichen Gutachten vorgelegt werden. Sie holt die Stellungnahmen von den anderen beteiligten Behörden ein. Im nächsten Schritt entscheidet die Emissionsschutzbehörde aber erst einmal, ob und wann die eingereichten Unterlagen für einen Antrag vollständig sind. Der Zeitpunkt, an dem die Vollständigkeit bescheinigt wird, ist für das Verfahren von entscheidender Bedeutung, denn erst ab dann laufen für die Emissionsschutzbehörde Fristen, in denen sie mit ihren Stellungnahmen reagieren muss. Und auch hier verbirgt sich eine bürokratische Mechanik mit erheblicher Bremswirkung. Wie viele Behörden in Deutschland hat auch die Emissionsschutzbehörde oft zu wenig Personal. Bereits jetzt werden die zuständigen Ämter der Flut von Anträgen für neue Windkraftanlagen nicht Herr. Darum kann es sehr lange dauern, bis das Amt wenigstens die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen bescheinigt. Bis dahin kommt das eigentliche Genehmigungsverfahren gar nicht erst in Gang. Wie viele Genehmigungsanträge zurzeit bundesweit in der Warteschleife hängen, ist schwer zu sagen. In Hessen mit durchschnittlich 37 Monaten vom Antrag bis zur Behördenentscheidung, Schlusslicht beim Genehmigungstempo, waren es zuletzt fast 300. Aber auch bundesweit liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit gegenwärtig bei mehreren Jahren. Nach einer Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land sind nach 24 Monaten nur 64% der Windkraftanlagen genehmigt, nicht mal zwei Drittel. Ein Drittel der Anträge hängt also mehr als zwei Jahre in der Warteschleife. Das ist nicht nur angesichts des knappen Zeitraums, der für den Umstieg auf erneuerbare Energien bleibt, ein untragbarer Zustand. Noch dazu: Diese Auswertung betrachtet nur den Zeitraum bis zur ersten Behördenentscheidung. Klagt jemand gegen die Genehmigung, schließen sich noch jahrelange Prozesse an, bis tatsächlich gebaut werden kann. Und es wird viel geklagt. Dazu später mehr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, kennt die Rezepte gegen die Missstände ziemlich genau. Als Umweltminister in Schleswig-Holstein hat er schon mal den Ausbau der Windkraft vorangetrieben. Und heute ist das nördlichste Bundesland eines der Musterländer beim Windkraftausbau in Deutschland. In einem Interview mit der Zeit sagte Habeck im Dezember 2021, erstmal braucht man Fläche, dann braucht man Verwaltungspersonal für die Genehmigung. Das waren die beiden Schlüssel, auf einmal ging es ratzfatz. Für mehr Fläche und mehr Verwaltungspersonal sind jedoch die Länder zuständig. Die müssen also schnell liefern. Und das können sie auch, jedenfalls wenn sie wollen. Doch weil die Vorgaben für den Genehmigungsprozess bisher uneinheitlich und häufig auch undurchsichtig sind, haben die einzelnen Behörden zu viele Möglichkeiten, um Genehmigungsprozesse zu verschleppen. Eine beliebte Formulierung, mit der Anträge über Jahre ausgebremst werden: Es fehlen noch Unterlagen. Unsere Versuche, bei den zuständigen Behörden selbst nachzufragen, woran es hakt und was benötigt wurde, um den Stau aufzulösen, sind fruchtlos geblieben. Wir haben keine einzige Behörde gefunden, die bereit war, mit uns über die konkreten Erfahrungen und Hemmnisse im Genehmigungsverfahren für neue Windkraftanlagen zu sprechen. Viele zuständige Behörden in Deutschland wollen Windräder, unterstützen die Genehmigungsverfahren mit voller Kraft und ermöglichen damit relativ zeitnah auch den Bau. Andere zuständige Behörden in Deutschland hingegen wollen lieber keine Windräder. Sie fürchten Proteste und Klagen oder haben ideologische Vorbehalte. Um diesen Missstand abzuschaffen, könnten klare Vorgaben vom Bund für dieses Genehmigungsverfahren helfen. Welche Unterlagen müssen in welcher Zeit vorgelegt werden? Innerhalb welcher Fristen müssen Behörden entscheiden?